Was gibt's denn wieder? Was geht wieder ab hier? Da geht was Irres vor sich. Wo? Wie? Was? Ist es Winter? Weißt du, was heute für ein Tag ist? Na klar weiß ich's. Es ist unser Hochzeitstag. Es ist Valentinstag. Und sicher schenkst du mir wieder nichts. Ach, hör auf, Peck. Ich wusste, dass Valentinstag ist und ich hab dir was... Hier, ich hab hier diesen Dollar und... Dieser Dollar ist ein besonderer Dollar, Peck. Denn wie du hier siehst, endet die Seriennummer mit einem T. T bedeutet alles Gute zum Valentinstag. Stick's. Jetzt hast du mich wieder absolut ins Ausgeschossen, Al. Alles klar, Al. Okay. 22 Uhr und 31 Minuten, Radio Regenbogen, Verkehrsservice. Keine Meldungen, wir wünschen gute Fahrt. Am Abend, am Freitag, Charlie 2000, präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Ey, das war eine richtige Ausrede wieder, oder? Im Namen aller Bandis auf der ganzen Welt erkläre ich diese Party als für das Volk geöffnet. Ja, lenkt nicht ab hier. Hey, jetzt gibt's was zu gewinnen. Ihr seid doch wieder dabei. One, two, three. Hey Leute, macht die Leitung frei. Let's go way back and play back. Unser Gewinnspiel, wir suchen 5 Interpreten. Jetzt geht's los. Hallo. Jetzt geht die Party richtig los. 2, 3. 0138 8000. Attacke. Was hat er gesagt? Alles Kacke oder sowas. I'm gonna sacrifice myself. Und die Faxnummer dürfte auch bekannt sein. 0621 33 75 266. Wer mir faxen möchte. Unser Gewinnspiel. Also nach dem Motto, das müsste jetzt eigentlich reichen, ne? Das sind übrigens Songs, die müssen normal jeder DJ im Regal stehen haben, oder? You and this again. Pump it up, DJ. Pump it up. Anrufen. Action. Aber das ist nicht sweet. Hört sich genauso an, ne? Ha, Jetzt mal gucken. Ich habe in der Leitung die Alex aus Bad Liebenzell. Alex, grüß dich. Hi. So, wir hören von dir jetzt fünf Interpreten. Einmal Phil Collins, U96, ja. Queen, Scooter und Dune. Hey, wie finde ich das? Jetzt kommt da wieder zur Pistole schon. Ja, stimmt. Hold on. Das gibt eine CD für die Alex. Super! Absolute Spitze. El, was gibt's denn wieder? Ich bin ein wenig besorgt, deinetwegen. Du siehst erschöpft aus. Haben diese Falten eigentlich schon heute Morgen in deinem Gesicht? Das bricht mir das Herz. Du siehst wie 100 aus. Jetzt schläfst du dich tüchtig aus und wenn du wieder aufwachst, siehst du keinen Tag älter aus als meine Großmutter. El, das gibt Ärger. Das ist gut. Das ist stark. Megapower direkt aus der Kiste. Hey, geht gefälligst mehr. Das ist total verrückt. 1, 2, 3, 4, Radio. Zeitlich 22.49 Uhr am Freitagabend. Und hier geht's wieder volle Kanne ins Wochenende. Es wäre ja alles viel schöner, wenn ich mich nur nicht mit dieser Familie rumärgern müsste immer. Da ist ja, wie gesagt, die Kelly, die Blondine. Dann haben wir da den Bud, der Sohn von Elle, der seit 10 Jahren schon eine Freundin sucht. Und es klappt einfach nicht. Es klappt nicht. Ich glaube, du hast dich verirrt, denn das Pickel ohne Partnertreffen ist unten in der Halle. Und wenn dann seine Schwester ihn immer so ausmacht, das ist immer furchtbar. Oh, Bud, da bist du. Ich hab draußen keine Abluft von Gummifrauen mitgekriegt. Bud, was ist denn los? Ich hab hier eine handgeschriebene Karte von unserer Miss Brooks. Nee. Die zweifelsfrei beweist, nicht nur, dass ich sie gut kenne, sondern, dass ich sie einmal fast gebumst hätte. Hey! Ich dachte, das ist ja der Wahnsinn. Kelly, jetzt fällt dir nichts mehr ein. DJ Quicksilver. Was sagt die Blondine, wenn der Arzt ihr mitteilt, dass sie schwanger ist? Sind Sie sicher, dass es meines ist? Jetzt kommt die Werbung! Top, Spiel und Job. Ausbildungsfirmen aufgepasst.

Radio Regenbogen 100,4 Nachrichten. Um 23 Uhr mit Max Lehrer. PLO-Chef Arafat hat sich für eine Beteiligung der Europäer an den Gesprächen mit Israel ausgesprochen. Die Gespräche sollen am Sonntag in Erez beginnen. Im Anschluss an eine Unterredung mit dem französischen Präsidenten Chirac sagte Arafat in Paris, den Europäern sollte eine aktivere Rolle auch bei künftigen Treffen zukommen. Arafat reiste anschließend nach Kairo weiter. Das US-Außenministerium sucht weitere Informationen über den Verbleib des geplünderten Goldvermögens der Nazis aus jüdischem Besitz. Dazu sollen in den nächsten Monaten die Archive von Historikern durchforscht werden, kündigte das Ministerium in Washington an. Dabei geht es vor allem um Hinweise darauf, wie gegen Ende des Zweiten Weltkrieges Nazi-Gold im Wert von damals 550 Millionen Dollar ins Ausland gebracht werden konnte. Mit zahlreichen Sparmaßnahmen will Bundesinnenminister Kanter den drastischen Anstieg der Ausgaben für Beamtenpensionen begrenzen. Kernpunkt ist die Bildung einer sogenannten Versorgungsrücklage. Danach sollen die 2 Millionen Beamten einen eigenen Beitrag zu ihrer Altersversorgung leisten. Außerdem fordert Kanter Stellenkürzungen und ein späteres Pensionsalter. Im Graf-Prozess wurde heute die Zeugenvernehmung fortgesetzt. Vor dem Mannheimer Landgericht wurde eine Mitarbeiterin von Peter Graf gehört. Seit 1990 war sie im Brühler Graf-Anwesen für die tägliche Büroarbeit zuständig. Die Aufgaben von Helena Malinowski waren unter anderem Post sortieren, Schecks einlösen, Bankauszüge ablegen. Wenn Peter Graf aber geschäftliche Telefonate führte, musste sie das Büro verlassen. Von einem Steuerchaos will sie nichts bemerkt haben. Entlastend war die Aussage der Bürokraft vor allem für den Mitangeklagten Joachim Eckhardt. Mit ihm habe sie gleichberechtigt zusammengearbeitet. Die Anweisungen seien ausschließlich von Peter Graf und dessen ehemaligen Generalbevollmächtigten Horst Schmidt gekommen. Ihre Aussage zum Gesundheitszustand ihres Chefs machte die Zeugin unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Pia Hoffmann, Radio Regenbogen, Mannheim. Die 19-jährige Sonja Freund aus Bad Dürkheim ist am Abend beim Deutschen Weinlesefest in Neustadt zur 58. Pfälzischen Weinkönigin gewählt worden. Die Winzergehilfin gewann in einer Stichwahl gegen die 24-jährige Industriekauffrau Petra Übel aus Grünstadt. Sonja Freund ist Nachfolgerin von Monika Merz aus Pleißweiler, die ein Jahr lang den Pfälzischen Wein bundesweit und international repräsentiert hatte. Der Sport von heute. Der SC Freiburg spielte heute Abend gegen den VfB Stuttgart. Die Stuttgarter verteidigten die Tabellenspitze. Freiburg unterlag 2-4. Wer will diesen VfB bezwingen? Auch der SC Freiburg biss sich am Tabellenführer förmlich die Zähne aus. Dabei war beim Zwischenstand von 2-2 nach Toren von Bobic, Schneider und zweimal de Chevert noch alles offen. Freiburg spielte nach einer roten Karte gegen Verlat sogar in Überzahl. Dann aber der Doppelschlag des derzeit wohl spielfreudigsten Bundesliga-Angreifers. Giovane Elbers Treffer zum 3-2 und 4-2 Endstand brachen dem Sportclub das Genick. Arne Bicker, Radio Regenbogen, Stuttgart. Die weiteren Ergebnisse: VfL Bochum, Borussia Dortmund 1-0 und Bayer Leverkusen, Hansa Rostock 4-1. In der zweiten Fußball-Bundesliga traf am Abend Eintracht Frankfurt auf den KFC Uerdingen. 0-1 unterlag die Eintracht den Gästen aus Uerdingen. Marc-Kevin Göllner und Bernd Karbacher stehen im Halbfinale des Tennisturniers in Marbella. Der 26-jährige Neusser bezwang den Spanier Fernando Vicente mit 7-5, 6-1 und trifft morgen auf Felix Mantilla aus Spanien. Der 2 Jahre ältere Münchner setzte sich im Viertelfinale gegen Marcos Aurelio Gorriz aus Spanien mit 6-3, 2-6, 6-4 durch und spielt nun gegen dessen Landsmann Alex Corretja um das Einzug in das Finale. Im Spitzenspiel der ersten Eishockeyliga Süd unterlag der EHC Freiburg auf eigenem Eis dem EC Bad Tölz mit 4-7. Vor 3.500 Zuschauern erzielten Heymats, Narok und zweimal Grossmann die Freiburger Treffer. Die Zeit 23 Uhr und 4 Minuten. Radio Regenbogen mit dem Verkehrsservice. Keine Meldungen. Wir wünschen gute Fahrt. Am Abend, am Freitag, Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box, Blue Box. Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box Banking. Schalt das Radio an, Charlie ist dran. Er legt die allerschönsten Singles auf. Oh Mann, da steh ich drauf. Er ist mein DJ. Charlie 2000, der ist so gut gelaunt, sagt, dass gar nichts wert. Werner. Wie geht's euch? Alles klar. L, ich war zuerst hier. Jetzt macht das sich schon ihr breit. Ich war zuerst hier, L. Komm. Ja, ja, die Indianer auch. Nee, aber du wirst dich jetzt ganz brav verhalten, als wären wir da Freunde, ha? Mehr muss ich nicht tun. Nein, ehrlich. Ich erkläre Charlie 2000. Offiziell zum Bundy. Kriege ich den Vereinigten Bundy-Ruf? Wow. Oh, Bundy, kannst du arbeiten? Hey, DJ. Guten Abend. Guten Abend. In a few minutes, my engineer, Jonathan E. at Master Control, and I are going to go looking for something perfect. That's right, the perfect beat for you, especially if you are up at Planet Rock. 3, 2, 1, here we go now. Insomnia Spezial. I can't get no sleep. Hallo Nachtschwächter. Yeah, I can't. no sleep. Yeah, I can't get no sleep. Yeah, I can't get no sleep. Yeah, I can't get no sleep. Spitzenmäßig. 23:12 Uhr. Sag schon mal, ihr habt schon die ersten Faxe hier. Verschärfter Hörerwunsch. Überschrift. Tanja aus Rüttehof grüßt ganz herzlich die Hotzehütte in Rickenbach. Und alle anderen, die sie kennen. Sie waren am letzten Samstag in Herrischried. Aha, seid geballen, wunderbar. Bandimäßig und senden wir. Das habe ich gemacht, danke. Dann gucken wir mal, was hier ist. Britta aus Ketsch grüßt ganz besonders alle Alt-Lusheimer, sowie Ramona, Ali, Tini, Thorsten, Thomas, alle, die sie vergessen hat. Ciao, Britta. So, wir grüßen den Alain aus Münchenstein, Schweiz. Wir verdanken ihm, dass wir Sven und Rebi seit dem 31 so glücklich miteinander sind. Merci. Okay. Das klingt in den Ohren, das geht ins Blut. Du hast den richtigen, ich sag dir es, du hast absolut den richtigen, wirklich den richtigen Sender eingestellt. Radio, Radio, Radio, Regenbogen. Und hier ist der Aufsteiger der Woche. Von 14 auf Platz 2. Kleiner Jägermeister war ich gern allein. Drum lud er sich zum Weihnachtsfest. Neun Jägermeister ein. Jägermeister rauchten einen Joint, den einen hat es umgehauen, da waren's nur noch neun. Neun kleine Jägermeister wollten gerne erben, damit es was zu erben gab, musste einer sterben. Acht kleine Jägermeister fuhren gerne schnell, sieben fuhren nach Düsseldorf und einer fuhr nach.